Walter Bölich. Es hat eine Zeit gegeben, in der die skandinavischen Autoren auf dem Umwege über Deutschland den Weg in die Welt fanden, in Deutschland ihre ersten Übersetzer und ihre leidenschaftlichsten Leser erwarten durften. Diese Zeit ist vorbei, seit einem halben Jahrhundert, aus leicht verstehbaren politischen Gründen. Karen Blixen, die ihr erstes Buch veröffentlichte, als der Faschismus bei uns schon in Blüte stand, hat ihr großes Publikum von Beginn an in der englischsprachigen Welt gehabt und keineswegs nur, weil sie zunächst auf Englisch schrieb. Im deutschen Sprachraum hat sie keine großen Erfolge gehabt. Schließlich kann niemand erwarten, dass die Liebhaber der Literatur sich für jemanden erwärmen, dessen am weitesten verbreitetes Buch durch den entsetzlichen Titel Afrika, dunkellockende Welt, entstellt ist, bis heute. Es könnte sein, dass das Interesse an Karen Blixen, die hierzulande Tanja genannt wird, zunimmt, denn in den Vereinigten Staaten soll das Afrika-Buch verfilmt worden sein, als Seifenoper, die Hunderttausende im Kino gesehen haben müssen. Da liegt das Buch zum Film nicht fern und das eine Buch könnte Lust auf die anderen machen. Die Verlage jedenfalls sind munter geworden und versorgen uns mit diesem und jenem, was bisher nicht übersetzt war. So zum Beispiel die Deutsche Verlagsanstalt, in der gerade mit 10-jähriger Verspätung die Briefe aus Afrika erschienen sind. Briefe, die Karen Blixen zwischen 1914 und 1931 aus Kenia an ihre Familie in Dänemark geschrieben hat. Nicht alle übrigens. Schon die dänische Ausgabe war nicht mehr als eine Auswahl, in der nahezu alles fehlt, was Aufschlüsse über die ökonomische Situation der Farm geben könnte, die außerdem innerhalb der Briefe vieles getilgt, das heißt einfach ausgelassen hat, aus welchen Gründen immer. Die halbherzige deutsche Ausgabe enthält wieder nur eine Auswahl aus der dänischen und weist weitere Lücken auf, versehentlich oder absichtlich. Immerhin wird sie ungefähr 2/3 dessen enthalten, was in Dänemark publiziert worden ist. Viel, aber nicht genug. Denn auf diese Weise gehen dem deutschen Leser manche Hinweise gerade auf Karen Blixens Lektüre verloren. Und diese Lektüre, so zufällig und chaotisch sie aus vielen Gründen immer gewesen sein mag, ist nicht ganz ohne Bedeutung für das, was und die Art, wie sie später selbst geschrieben hat. Karen Blixen war 29, als sie ihren Vetter Bror Blixen-Fienecke heiratete. Sie hatte keine Schule besucht und keinen Beruf erlernt, aber der Familienclan stattete das junge Paar mit so viel Geld aus, dass es erst eine kleinere, dann eine größere Farm erwerben konnte, auf der es vor allem Kaffee pflanzte. Das Dumme war nur, dass weder Bror noch Karen wussten, was man als Farmer wissen muss. Also ging die Sache nicht gut. Die beiden kamen nie auf einen grünen Zweig und wären schnell am Ende gewesen, wenn von Hause nicht immer neues Geld gekommen wäre. Aber auch das neue Geld besserte im Grunde nichts. Es gab immer nur Schwierigkeiten, immer nur die Hoffnung, im nächsten Jahr werde es besser werden, wenn der Regen käme, wenn er nur rechtzeitig käme. Und das 17 lange Jahre lang bis zum sehr bitteren Ende. Zu Beginn waren es die 4 Jahre Weltkrieg, zum Schluss die Weltwirtschaftskrise. Ständig gab es Hindernisse, auch ganz persönlicher Art. Bror nämlich muss Karen sofort mit Syphilis angesteckt haben. Die Quecksilbertabletten in Kenia halfen wenig, die Salvarsan-Behandlung in Kopenhagen half ein wenig mehr, konnte aber an der Rückenmarksschwindsucht nichts ändern. Die junge und so lebenslustige Karen Blixen wurde ein Wrack, das auf eine ganz erstaunliche Weise lernte, mit seiner Krankheit umzugehen. Dann kam die Trennung von Bror, schließlich die Scheidung und mitten dazwischen die Beziehung zu Dennis Finch-Hatton, das große Glück, die große Seligkeit, etwas, das ihr mindestens so wichtig war wie die Berge von Gnong. Ein Glück, das nicht hielt, mit dem es schon vorbei war, ehe Finch-Hatton mit seinem Flugzeug abstürzte, wenige Monate, bevor Karen Blixen Afrika und alles, ohne dass sie nicht leben zu können glaubte, für immer verließ. Wichtiger als diese platten Tatsachen ist die Art, wie Karen Blixen auf sie reagierte. Mit einer Art Wirklichkeitsflucht nämlich. Das Beunruhigende ist ihre Weigerung, die Dinge zu sehen, wie sie waren. Von Jahr zu Jahr wiegt sie sich und die Familie in trügerischen Hoffnungen, dass alles gut werden werde, dass die Farm große Erträge abwerfen werde, dass es keine Farm geben werde, die sich mit ihrer würde vergleichen können, dass sie mit der Zeit zu den Ersten im Lande gehören würden, dass sie wohlhabend und erfolgreich nach Hause zurückkehren würde. Sie versucht sogar, ihren Bruder Thomas zu überreden, sich selbst eine Farm zu kaufen und lockt auch ihn, der ein wenig besser Bescheid wusste, mit großen Gewinnaussichten. Und dann immer wieder der Plan, der für sie gegründeten Karen Coffee Company die Farm abzukaufen. Nur, wovon? Das Kapital der Company soll rund 1 Million, wohl englische Pfunde, betragen haben. Und sie hatte eben kein eigenes Geld. Da sie kein Geld und keine Ausbildung hatte, wurde ihre Obsession. Die Briefe, in denen sie davon spricht, sind beklemmend. Was sie dagegen hatte, waren Ansprüche. Ansprüche auf Luxus. Sie liebte schöne Kleider, schöne Möbel, Autos, Flugzeuge. Das Geld selbst liebte sie nicht. Sie war nur überzeugt, dass sie es brauche und dass es ihr zustünde. Es war ja Geld da. Die Familie hatte Geld. Also warf sie der Familie vor, dass in ihr das Geld eine ungeheuer große Rolle spiele, ohne sich je klarzumachen, wie viel Geld diese Familie ihr zukommen ließ. Es war eben nie genug. Sie ist empört, dass der Aufsichtsrat ihr nur 200 Pfund im Monat zubille, wo sie doch 500 Pfund brauchte. Ein Bein, schreibt sie einmal, würde sie hingeben für 5000 Pfund im Jahr. Sie will unter allen Umständen sie selbst sein, sich keinen fremden Regeln unterwerfen. Sie hasst Prinzipien, bekennt, dass sie die 10 Gebote breche und sehr glücklich dabei sei. Aber wie soll sie ganz sie selbst sein, wenn sie so arm ist? Das verträgt sich nicht miteinander. Dann kommen ihre Rationalisierungen. Für sie sei das materielle Ausdruck von etwas Geistigem. Es sei Ausdruck ihres Wesens. Man wird darin eine Regression ins Infantile sehen müssen. Und das umso mehr, als sie ihr Selbstwertgefühl generell aus Privilegierungen bezieht, die ihr vollkommen selbstverständlich erscheinen. Wenig verachtet sie so herzlich wie den Mittelstand, vor allem den englischen, natürlich auch den dänischen. Während sie behauptet, keine Rassenvorurteile zu kennen, pflegt sie ihren Klassenwahn aufs Zärtlichste. Ich möchte nicht, schreibt sie, dass der Begriff Oberklasse verschwindet. Auch, dass sie nur die Aristokratie und die Bohème möge. Es ist wahr, dass sie sich nicht immer Illusionen über den Zustand der Oberklasse hingab, aber sie brauchte die Klassengesellschaft wie das Geld, um ganz sie selbst sein zu können. Als Gegengewicht gegen ihre tiefen Depressionen und ihre Zweifel an sich selbst. Sie brauchte auch all die Äußerlichkeiten der großen Empfänge, den eigenen Glanz, das Ansehen, den erheirateten Adel. Sie schmückt sich, schmückt ihre Berichte aus und macht den kleinen Farmer, der sie gepriesen hat, im nächsten Brief zu einem leibhaftigen Lord. Sie ist leidenschaftlich entschlossen, etwas zu leisten, aber da sie noch nichts geleistet hat und nichts sieht als ihr echtes und ihr eingebildetes Elend, klammert sie sich an den Kriegsorden ihres Bruders und ihren Stand als Baroness. Nur so kann man verstehen, dass sie einmal schreibt, sie könnte sagen, es habe sich für sie gelohnt, Syphilis gehabt zu haben und dafür Baroness geworden zu sein. Das ist die eine Seite. Die andere wäre ihr Verhältnis zu den Farbigen. Kenia war für sie so etwas wie das Paradies, ihr ganz Privates. Sie liebt es, das Land, die Tiere, die Menschen. Sie weiß sogar, dass die Siedler dieses Paradies zerstört haben und dass es einmal auf die Farbigen allein ankommen werde. Sicherlich hat sie mehr für ihre Leute getan als andere. Aber wenn sie stehlen, müssen sie gezüchtigt werden. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, dass auch Bror so behandelt werden müsse, als er alle Möbel verpfändet hatte, um zu Geld zu kommen, oder ein andermal, als er von der Polizei gesucht wurde. Denn der blieb für sie ein großer Mann. Wie die Menschen, so ist auch das Wild für sie da. Ihre Jagdleidenschaft hat etwas Gespenstisches und wird dadurch nicht besser, dass sie sich einredet, nichts könne schöner sein als der schnelle Tod in der Blüte des Lebens. Der eigene Wille der anderen bleibt ihr fremd, sei der andere nun ein Maultier oder ihre Lieblingshündin. Es gibt einen Punkt, wo sie keinen Unterschied zwischen Tier und Mensch macht, in der Frage der Zuchtwahl und der sogenannten Rassenverbesserung. der Eugenik, die vor allem in Deutschland, Skandinavien und England seltsame Blüten trieb, war sie tief ergeben. Man kennt diese Gedanken aus ihrer kleinen Schrift über die moderne Ehe, die sie im ersten Halbjahr 1924 zu Papier brachte. Neben den Briefen, ihr verzweifelster Versuch, sich über sich selbst und die Bedingungen eines möglichen Lebens klar zu werden. Von dem, was damals diskutiert wurde, war sie abgeschnitten. Also bezog sie ihre Anregungen vor allem von Shaw, von Butler und von Wells, die zu ihren bevorzugten Autoren gehören. Sie wusste auch wenig von dem, was damals und heute die Frauenfrage war und ist. Aber da hatte sie die eigene Biografie, das Leiden unter ihren ganz zufälligen Kenntnissen, den Mangel an jeglicher Ausbildung. Mit Recht empfindet sie die Mädchenerziehung ihrer Zeit als eine Schande und ist verzweifelt, dass sie nicht einmal Abitur gemacht hat. Sie sagt das ganz allgemein, obgleich in den von ihr verachteten bürgerlichen Kreisen sowohl Abitur als auch Studium für Mädchen damals nichts ganz Ungewöhnliches mehr waren. In Skandinavien war das Frauenstudium eher möglich als in der Schweiz und sehr viel eher als in Deutschland. Lag es nur an der Mutter oder lag es nicht auch an ihr? Sie wollte das alles erst, als es ihr zu spät schien. Aber gleichzeitig konnte sie darüber klagen, dass sie nie eine gute Partie kennengelernt hätte. Wie in allem, so ist sie auch hier ambivalent. Das hat sie allerdings nicht daran gehindert, einzusehen, dass die Welt nicht länger den Männern gehören dürfe und dass die notwendige Veränderung nur von den Frauen selbst bewirkt werden könne. Sie setzte entschlossen auf vollkommene Gleichberechtigung, auch im Sexuellen. Über die Wut auf das System, das alle ihre Kräfte brachliegen ließ, ist sie nie hinweggekommen und Kenia war wohl auch nicht der Fleck, an dem sie sich gegen dieses System hätte durchsetzen können. Neben ihrer Arbeit und ihren Leidenschaften blieb ihr wenig als die Lektüre, um zu sich selbst zu finden. Freilich eben eine ganz zufällige Lektüre, unter die sich nichts gemischt zu haben scheint, was in einem genuinen Sinne modern gewesen wäre. Sie lebt in der Welt der Sagas und der Balladen, übersteigert ihre Vorliebe für die dänische Literatur, findet Tolstoi so unsympathisch wie die UNZ, hat nichts mehr übrig für Oscar Wilde. Aber dafür liebt sie Anatole France und Dickens. Überhaupt Bücher, die spannend sind. Dabei ist sie alles andere als eine naive Leserin. Sie hat sich nur festgelegt auf die Vergangenheit. Und genau das begegnet uns in ihren Büchern wieder. Sie konnte eine wunderbare Erzählerin sein, aber sie war nie in irgendeinem Sinne modern. Schon in Kenia wollte sie gern mehr über die alten Zeiten in Dänemark wissen. Und in eben diesen alten Zeiten spielen ihre schönsten Geschichten, die den Ton einer längst vergangenen Ära haben. Die Briefe aus Afrika lassen nicht einmal eine Ahnung davon aufkommen, dass Karen Blixen in ihrer zweiten Lebenshälfte eine bedeutende Autorin wurde. Sie zeigen nur, welcher ungewöhnlichen Anstrengung es bedurfte, dieses kaputte Leben zu verleugnen und ihm etwas abzuringen, das Abitur und Studium zu Bagatellen macht. Zum Schluss ein paar Bemerkungen zu der Übersetzung. Sie ist in der Regel gewissenhaft und sorgfältig, was nicht immer üblich ist, aber sie zeigt eine Tendenz zum Glätten und Aufschönen, die den Briefen eine andere Sprache gibt, eine, die nicht so ganz die Sprache Karen Blixens ist. Vor allem vertuscht sie die Lage einer Schreiberin, die drauf und dran war, in eine andere Sprache auszuwandern, ins Englische. Karen Blixen hat sich oft gefragt, ob sie überhaupt noch Dänisch könne. Natürlich konnte sie es, aber sie hatte angefangen, Englisch zu denken. Und so wie ihre Briefe durchsetzt sind mit Sprachbrocken der Eingeborenen, so sind sie durchsetzt mit englischen Vokabeln. Die allerdings sind fast stets brav ins Deutsche übertragen. Warum? Es gibt einen weiteren Fall der Aufschönung oder vermeintlichen Rettung, der sehr viel schwerer wiegt. Karen Blixen hatte ein Marionettenspiel geschrieben, das in einer dänischen Zeitschrift erscheinen sollte, lange Zeit aber nicht erschien. Als die Blixen einmal auf den Herausgeber, Paul Levin, zu sprechen kommt, fragt sie verdrossen, was der Kerl sich eigentlich denke. Nur, das steht bloß in der Übersetzung. Im Original heißt es, was ist eigentlich los mit diesem Judenlümmel? wobei Judenlümmel noch eine ziemlich freundliche Übersetzung ist. Wir haben kein entsprechendes Wort. Wovor sollte die Briefschreiberin oder wovor sollten die deutschen Leser geschützt werden? Karen Blixen war keine besessene Antisemitin, aber im Augenblick des Ärgers kommt bei ihr, wie bei fast allen, das antisemitische Vorurteil durch. Es gehört zu ihr, wie alle ihre anderen Vorurteile auch. Man muss es ihr lassen, selbst wenn es schmerzt. Wir stellen nun zwei Bücher vor, die aus journalistischer Arbeit hervorgegangen sind. Die Autorinnen sind Marie-Louise Scherer und Cora Stephan. Journalismus ist ein nicht ganz unverdächtiges Handwerk. Es hat keinen goldenen Boden. Manchmal schwingt es sich allerdings zur Kunstform auf. Für die Reportagen Scherers, die in langen Abständen im Spiegel erscheinen, gilt das sicherlich. Für den Rowohlt Verlag hat sie jetzt unter dem Titel Ungeheurer Alltag 16 ihrer Geschichten und Reportagen gesammelt. Hören Sie hierüber Bodo Morshäuser. Es kommt nicht oft vor, dass ein Journalist seine Zeitschriftentexte nachträglich in Buchform herausgibt, sich also zutraut, nicht nur für den überfliegenden Leser, sondern auch für den verweilenden Leser geschrieben zu haben. Marie-Louise Scherer hat 14 Reportagen, die im Spiegel erschienen waren, sowie zwei unveröffentlichte Texte zu einem Buch zusammengestellt, und das heißt Ungeheurer Alltag. In dem Titel kommt dieser Begriff vor, der in den 70er Jahren eine der Formeln war, mit denen man weiterhin gesellschaftliche Zusammenhänge beschreiben wollte, ohne den Blick aufs Tatsächliche zu verzerren. Die Systemkritik der 60er Jahre wurde in der Alltagskritik der 70er Jahre verlängert und konkretisiert. Der Alltag im eigenen Land wurde vielen zum ethnologischen Objekt. Selbst ein so hilfloser Begriff wie Alltagslyrik ist möglich geworden. Auf dem Gebiet der Reportage trat an die Stelle der Produktionsprotokolle, etwa von Marianne Herzog, Erika Runge oder Günter Wallraff, der Beziehungsreport, in der Regel mit der Absicht, das Politische im Persönlichen und umgekehrt ausfindig zu machen. Marie-Louise Scherers Texte zählen weder zur einen noch zur anderen Kategorie, obwohl die Geschichten und Reportagen in den vergangenen 14 Jahren entstanden sind. Und auch mit dem die Fakten zuschüttenden Gesinnungsjournalismus der 80er Jahre haben diese Texte nichts zu tun. Marie-Louise Scherer ist eine Autorin, die offenbar so sehr der Kraft der Reportage vertraut, dass sie ihre Kriterien aus der Gattung selbst beziehen kann und nicht abhängig ist von dem ganzen Blendwerk, mit dem man einen Sachverhalt zur Story hinbügeln kann. Für die Reportage, auf Deutsch gesagt gestrauchelt, hat Marie-Louise Scherer 1978 den Egon Erwin Kisch-Preis erhalten. Für die Reportage »Der Zustand, eine hilflose Person zu sein« erhielt sie 2 Jahre später den gleichen Preis. In dem einen Text wird dem wankelmütigen Verhältnis einer Familie zu ihrem heroinspritzenden Sohn, in der anderen wird dem deprimierenden Alltag einer Trinkerin nachgegangen. Dies sind sozialkritische Reportagen im bekannten Sinn. Die Lebensgeschichte eines aus der Gemeinschaft Gefallenen als Beitrag zur Sozialgeschichte der Gegenwart. Von dem Durchschnitt solcher Reportagen unterscheiden sie sich allemal, zum Beispiel durch die Detailbesessenheit der Autorin, mit der sie dem Nichtssagenden doch noch etwas ansieht. Es ist ein Unterschied, ob es heißt, jemand habe durch den Türspalt geschmult, oder ob es heißt, Zitat, wenn der Manni die Etagen runtergetragen wurde, waren die Wohnungstüren schon um jenen Spalt geöffnet, den das eingeklinkte zweite Glied der Sicherungskette noch diskret macht wie ein Astloch. Nicht nur Abgestiegene beschreibt Marie-Louise Scherer, sondern auch zum Beispiel die Innenfriseure von Berlin, München und Paris, was mir wie eine weitere Spielart von Außenseiterreportage vorkommt. Einige Reportagen gelten den verschrobenen Gesichtern der Normalität, Dauercampern, Wanderzirkeln oder den deutschen Fans des Königs von Tonga. Abgesehen von den Porträts, die Marie-Louise Scherer von Otto Schily und Philippe Soupeau zeichnet, drängt sich mir, beschreiben wollend, was ich gelesen habe, der Begriff Porträts auf. Denn ob es Jakob Weinreich ist, der sein Haus verkauft, um das Geld in Piepshows auszugeben, oder ob die Handgriffe der Roulette-Spieler beschrieben werden. Marie-Louise Scherer lässt den Leser ein Bild der Person oder Szene machen, um die es geht. Zwar mit nachhaltig knappen und subjektiven Strichen der Autorin, doch ist ihre Schreibweise jener entgegengesetzt, die den Leser mitrollen und überrumpeln will. Es ist nicht nur eine Reportagensammlung in der Form eines Buches, sondern dies ist ein Buch über die Bundesrepublik, das, wie der Untertitel mitteilt, aus Geschichten und Reportagen besteht. In diesen Reportagen sind die Fetzen und Fragmente, die die Autorin recherchierte oder aufschnappte, in Ordnungen gebracht, aus denen Geschichten entstehen und bei denen man den Fakten trauen kann. Das hat nichts mit einer Glättung zu tun. Nicht Entlarvung, Enttarnung, Überführung sind Scherers Ziele, sondern so etwas wie die Wiederherstellung der Sachverhalte. Zudem sucht sie ihre Themen so, dass das tatsächliche Bände spricht. Und die Arbeit der Reporterin ist es, aus den verschiedensten Fundstücken die Reihenfolge des Geschehens zu rekonstruieren. Gesinnungsunterstreichungen sind bei diesem Vorgehen überflüssig. Prägnantes Beispiel für Scherers Technik der Rekonstruktion ist die Reportage »Der unheimliche Ort Berlin«, zu der der Autorin nur spärliche Informationen vorlag. Bekannt war lediglich, dass in einem besetzten Kreuzberger Haus im Jahr 1985 ein Skelett gefunden wurde und dass es einem Mädchen zugeordnet werden konnte, das in dem Haus eine Zeit lang gelebt hatte und wahrscheinlich im Jahre 1979 umgebracht worden war. Marie-Louise Scherers Interesse an diesem Fall bedeutete gleichzeitig, dass sie sich jegliche weitere Informationen selber besorgen musste. Sie besuchte die Eltern der Toten, einen Freund und die Gegend, in der dies geschehen ist, SO 36, und setzt nachträglich zusammen, was Fakt und was Eindruck ist. Zitat: Das Cottbusser Tor ist kein Ort, an dem die Leute in Übergangsmänteln herumlaufen, wenn der Winter vorbei ist. Mit diesem Satz beginnt die Kreuzberg-Reportage, der sie ein 87er Aprilbild mit, Zitat, kugelköpfigen türkischen Knaben und, Zitat, Milieudarstellern voranstellt. Einschließlich der Beobachtung, dass Punks sich unter dem Vorwand, mit dem Toten verwandt zu sein, zur Absturzstelle eines Lebensmüden durchmogeln und dort obszöne Trauertänze mit der Bierflasche in der Hand aufführen. Schnitt. Vor dem Hintergrund des Besuchs bei der Mutter der später als Skelett gefundenen Ingrid Rogge aus Saulgau werden deren letzte Tage in dem Städtchen festgehalten. Zitat: Nichts ist dieser Straße zu verübeln, nur dass es nachvollziehbar ist, sie hinter sich zu lassen, wenn einem das Leben in voller Länge noch bevorsteht. Zitat Ende. In dem ehemaligen Besetzerhaus, in dem das Skelett gefunden worden war, stößt die Reporterin jedoch auf Granit. Nachrichtensperre. Dazu verdonnert, die Straße, das Viertel auszuspähen, anstatt, wie gewünscht, das Haus Waldemarstraße 33, gelingt ihr ein treffendes Porträt jenes verschärften Kreuzberger Viertels, dessen Postzustellbezirk früher SO 36 geheißen hat. Marie-Louise Scherer hat das gültige Porträt des SO 36 Nicht-Normalen skizziert. Zitat: Dem unfehlbaren Nicht-Normalen ist jeder faschistisch, der Anzeichen von Versöhnung mit dem Schweinesystem zeigt. Als Anzeichen der Versöhnung reicht schon ein rasiertes Gesicht unter einer verbindlichen Frisur, ein Wintermantel, dessen Normalität nicht durch einen Tuareg-Turban, einen am Hinterkopf hängenden Fuchsschwanz oder von Filzknoten gebündelte Rastersträhnen gelöscht wird. Eine Frau darf scharf aussehen, den Pelz einer geschützten Tierart tragen und Gold auf den Lidern, wenn ihr darüber nicht das irisierende Moment von Sperrmüll abhanden kommt. Zitat Ende. So akribisch Marie-Louise Scherer auch fragt und prüft, um hinter das Geheimnis der 6 Jahre zwischen dem vermuteten Mord und dem Auffinden des Skeletts zu kommen, es gelingt ihr nicht. Das Soziotop, in das sie kommt, erweist sich, was solche Fragen betrifft, als undurchdringlich, und am wenigsten sind die Leute dazu aufgelegt, über die Leiche auf dem eigenen Boden zu reden. Parallel dazu die Geschichte der Wohngemeinschaft Waldemarstraße 33 erzählend, ist hier eines der besten Kreuzberg-Porträts entstanden, die ich kenne. Die verschiedenen Zeiten und Situationen, in denen die Autorin recherchiert und Gespräche geführt hat, sind in den Texten nahezu auf eine Zeit gebracht. Die Arbeitsweise der Rekonstruktion versucht, einen Ablauf herzustellen, einen vermuteten Ablauf wiederherzustellen. Glättend und nivellierend wäre dieses Verfahren, wenn daraufhin eine scheinbar lückenlose Geschichte erzählt werden würde, in der der Vorgang des Recherchierens und Nachreisens nicht mehr vorkommen würde. Marie-Louise Scherer informiert den Leser über die Ebenen, aus denen die Reportagen zusammengesetzt sind, durchaus, doch mit sparsamen Mitteln. Sie verfällt dabei nicht in die Ich-Sagerei, nimmt sich nicht so wichtig wie ihren Gegenstand. Sie will Vorgänge sichtbar machen, die üblicherweise nicht zu überblicken sind. Die Reporterin geht dorthin, wo ich nicht hingehe. Von diesem Vorsprung teilt sie mir mit. Sie will mir nicht ihr Weltbild anhand anderer Schicksale dokumentieren, sondern sie dokumentiert Situationen, Biografien und Schicksale von Menschen, für die sie sich, aus welchem Grund auch, bestimmt jedoch aus einem zeitgenössischen, interessiert. Marie-Louise Scherer, ungeheurer Alltag, Geschichten und Reportagen. Die andere Journalistin oder Publizistin, die einen Band mit gesammelten Texten vorgelegt hat, ebenfalls bei Rowohlt, ist Cora Stephan, geboren 1951. Sie hat Politikwissenschaften, Geschichte und Volkswirtschaftslehre studiert, als Lektorin, Kritikerin, Übersetzerin, Lehrbeauftragte und Rundfunkmoderatorin gearbeitet, war Redakteurin beim Pflasterstrand und beim Spiegel und lebt heute als freie Autorin in Frankfurt. Ihr Buch heißt »Weiterhin unbeständig und kühl – Nachrichten über die Deutschen«. Unser Beitrag darüber ist von Barbara Sichtermann. Nachrichten über die Deutschen. Wollen wir mehr hören als das absolute Muss in Form von Tagesschau und Leitartikeln? Wissen wir nicht schon genug über die zu spät gekommene Nation, über ihren Größenwahn und ihre Ernüchterung? Über ihre Unfähigkeit, des Desasters innezuwerden, mit dem sie sich Schritt auf Marschtritt in den Katastrophenkalender dieses Jahrhunderts eingetragen hat? Müssen wir es noch einmal wissen, dass wir mit unseren Kolonien von Anfang an daneben lagen, dass wir mit einem historischen Museum nichts besser machen und dass die Zukunft, sofern sie stattfindet, ein Hohn sein wird auf sämtlicher Parteienstrategien? Tja, das kommt drauf an. Mir scheint, dass in einer Zeit des Wir-sind-wieder-wer und der neuesten Schlussstrich-Mentalität ein bisschen kritischer Essig nur gut täte. Allerdings sollte es eine scharfe Sorte sein, die sich bemerkbar macht. Es ist schade, aber Tatsache, auch die bestbegründete Kritik kommt nach der so und so vielen Wiederholung nicht mehr recht an. Sie wird deshalb nicht falsch, aber fad. Beziehungsweise von nur mehr historischem Interesse. So mancher Protest aus dem Lager des aufrechten antifaschistisch-demokratischen Geistes schallt inzwischen aus dem anderen Ohr des ermüdeten Publikums rascher hinaus, als er zum einen hineindringt. Wie nun? Sollen wir uns mit Kohl dazu verstehen, dass es doch Gründe gebe, stolz aufs Deutschtum zu sein? Mit Herrn Professor Nolte dazu, dass die Nazischrecken nicht einzig in der Geschichte, mithin auch kein Anlass zu ewiger Buße seien. Mit Frau Nölle-Neumann dazu, dass ein neues, positives Nationalgefühl zur Abwehr kollektiver Ego-Schwäche dringend Not tue. Oh nein, der Lethetrunk ist nicht die Alternative zu der immer gleichen kritischen Soße. Wer die Mühe der aktuellen Positionsbestimmungen scheut und als Kritiker der Deutschen stets nur mit abgegriffenen Versatzstücken arbeitet, darf sich nicht wundern, wenn ihm keiner zuhört. Wer aber, indem er kritisch über die Deutschen und ihre Vergangenheit spricht, zugleich seine eigene Zeit vorkommen lässt und sie neu lesen lehrt, der darf ruhig noch einmal bis zu den Kolonien zurückgehen, darf noch einmal übers Schlachtfeld von Verdun streifen, noch einmal die Deutschen im Ausland glossieren und die Frauenemanzipation und AIDS erörtern und wird uns doch etwas Neues sagen. Cora Stephans Buch »Weiterhin unbeständig und kühl – Nachrichten über die Deutschen« ist gerade im Rowohlt Verlag erschienen. Es ist gut 300 Seiten stark und versammelt 10 Essays, teils schon etwas, aber nur wenig älter, teils für diesen Band verfasst. In Cora Stephans Nachrichten über die Deutschen gibt es keine Klischees, keine abgegriffenen Versatzstücke, keine Konsensäugeleien, keine Wichtigtuereien, keine moralapostolischen Ansprachen, Haltungen, zu denen das Thema durchaus einlädt. Das letzte ähnlich kritische Buch mit ähnlichem Titel, das ich gelesen habe, war »Die Welt der Westdeutschen« von Günter Gauss. Ein vielbesprochenes Werk von einem Kenner der Materie, interessant und witzig, gut geschrieben. Und doch, wie viel dreimal gekochter Kohl war darin, wie viel abgehangenes Gedankengut und vor allem, wie viel überständige staatsmännische Posen. Obwohl ja Gauss eher zu den Nüchternen und Ernüchternden zählt. Es ist doch der Blick eines Insiders, den er wirft. Und dieser Blick ist häufig von einer seltsamen Deformation professionell getrübt. Frau Stephan hingegen, immerhin auch für ein Jahr als Spiegeljournalistin in und um Bonn zu Hause, ebenfalls also Insiderin, hat die Distanz des wahrhaft Eigentümlerischen zum Aufbruch in alle Außenseiten stets fähigen, nur sich selber verantwortlichen Geistes nicht verlernt. Sie stellt die unmöglichsten und die nächstliegenden Fragen, die ungewöhnlichsten Verknüpfungen her und den öden journalistischen Common Sense, auch da, wo er kritisch ist, frank auf den Kopf. Sie spielt mit allen Klischees und bleibt dabei ernst. Sie zitiert alle Phrasen und weist ihnen dabei ihre Plätze an. Sie ironisiert unser kritisches Besteck und schleift dabei ein neues zurecht. Es ist übrigens nicht nur Bonner Politik, Parteien, Profilsucht und Wählerverhalten, wovon sie berichtet. Wie gesagt, holt sie weit aus, steigt in die Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurück und umreißt Zukunftsvisionen, die ins nächste Jahrhundert greifen. Die Gegenstände sind alt. Die Deutschen und der Rest der Welt, die Deutschen im Krieg, bei der Vergangenheitsbewältigung, an der Wahlurne, in der Debatte, um die Geschlechterrollen oder um AIDS. Cora Stephans Blick zurück, nach vorn und mitten rein aber ist immer ungewohnt, zeigt Hintergründe, Ursachen und Zusammenhänge, die in keiner Zeitung stehen und nicht auf der Hand liegen und allein deshalb häufig von einer überrumpelnden Evidenz sind. Die Stephan ist erst zu Ende charakterisiert, wenn man etwas über ihre Sprache, ihren Stil gesagt hat. Diese Frau beherrscht die Kunst des charmanten Plauderns. Aber Achtung, ihr Charme enthält ein seltenes Gift und ihr Plauderton kaschiert eine drastische Aggressivität. Die verspielte Äquilibristik, mit der Cora Stephan durch ihre gedanklichen Labyrinthe turnt, immer leichtfüßig, immer ihre eigenen Kunststücke und der Verliebtheit der Leser in Konventionen und Klischees spottend, die bringt sie auch in Gefahr. Die des Absturzes mitten zwischen ihre kühnen Konstruktionen, die eines Zusammenbruchs ihrer Argumente-Pyramiden, eines Kollapses ihres allgegenwärtigen, verschärften Humors. Aber wie durch ein Wunder passiert sowas nicht. Die Seiltänzerin erreicht stets die Plattform und verneigt sich graziös, eh noch die lesende Bewunderin recht weiß, wie ihr geschehen ist. Und sie liest es noch einmal. Wie war das doch mit der Kehrtwende der CDU in Sachen Frauenpolitik? Musste man sich nicht schämen für die regierende Rechte wegen so viel Trendelei und offensichtlichem Gegrapsche nach der Wählerinnenstimme? Cora Stephan sieht es so. Ich möchte die Verherrlichung der Kohl-Regierung und ihrer dialektischen Wirkungen noch weiter treiben. Es ist gerade ihr Opportunismus, den ich an ihr schätze. Sie gibt ja immer mal den eher vernünftigeren Neigungen der Bevölkerung nach und sie erweist sich in ihrem auf Mehrheit spekulierenden Kalkül als in vieler Hinsicht zuverlässiger als eine Regierung, die den hehren Anspruch auf die tiefere Wahrheit und höhere Weisheit ihrer Entscheidungen einzulösen versuchte. Die relative Frauenfreundlichkeit der CDU unter der klugen Regie Heiner Geißlers ist ein Beispiel dafür. Was die SPD in einem zähen Prozess demokratischer Meinungsbildung ihrer chauvinistischen Basis Stück für Stück abringen müsste, wird in der CDU einfach angeordnet. Wer Wählerinnenstimmen haben will, muss für die Frauen etwas tun. Schon steht sie da, die Frauenministerin. Es mangelt ihr, wen wundert das, an Kompetenzen, an der Macht, nun auch praktisch das Reich der Gleichberechtigung einzuführen. Und dennoch ist Rita Süssmuth fleischgewordener Anspruch, von dem ebenso wenig wieder abgegangen werden kann. Dass ihre Intronisation dem Kalkül entsprang, nicht innerer Überzeugung der Männer von der Sache der Frauen, ist eine Kritik, die von höchst unpraktischen Prämissen ausgeht. Das Kalkül der Männer ist das Verlässlichste an ihnen. Auf die innere Überzeugung müssten wir viel zu lange warten. Soll das heißen, dass die Kritik der Pointe geopfert und alles für prima befunden wird? Keineswegs. Cora Stephans Pragmatismus bringt die Geschütze erst recht in Stellung. Kritik ist für sie nicht Bestätigung eines überlegenen Konsenses, sondern fairer Kampf mit der anderen Seite und damit immer auch Anerkennung eines fremden Standpunktes. Es wäre schön, schreibt sie, wenn auch die Opposition die Regierung in ihren guten und edlen Motiven tatkräftig unterstützte. Als sich im Sommer 1987 der Raketenstart zwischen CDU und CSU zuspitzte, verteidigten SPD und Grüne den Kohlschen Abrüstungswillen gegen die Anfeindungen seines Lustgegners Strauß. Sie formulierten Erklärungen Kohls, die Verschrottung der Pershing 1A betreffend, in einen eigenen Antrag um. So stelle ich mir Politik vor, die Herz, Verstand und Auge befriedigt. Das sei kein Modell für die Zukunft? Das ist es sehr wohl. Ich sagte eingangs, ich wolle keine bessere Regierung. Ich halte das aufrecht. Natürlich ist das Aussitzen von Konflikten nicht angesagt. Es ist aber auch keine Konfliktlösungsstrategie in Sicht, die ohne autoritäre Modelle auskäme. Zwischen einer populistischen Ankündigungspolitik, die bei kritischem Gegenwind zurückzuckt, und einer moralisch einwandfreien Anordnungspolitik, gegen die man sich schon wegen der Moral nicht wehren kann, liegt das eigentlich Politische. Die gute alte Suche nach dem Kompromiss. Ende des Zitats. Der längste und anspruchsvollste Essay aus der Sammlung, von der Autorin selbst als schwer verdaulicher Brocken bezeichnet, heißt »Mit Mäßigung und Rücksichtlichkeit nach hergebrachten Konvenienzen« und mit Untertitel »Über die Feminisierung des Krieges«. Hierin bezieht Stephan die einzig gescheite und plausible Position sowohl gegen die Raketenpolitiker als auch gegen die Friedensbewegung. Auseinandersetzung, Konflikt, Krieg. Kann man sie, martialisch naiv, zu einer ewigen Verkehrsform erklären und allen Ernstes vorbereiten? Nützt es, umgekehrt, sie in Acht und Bann zu tun und daran zu glauben, dass die Völker vernünftig werden? Cora Stephan plädiert für einen dritten Weg, den die Geschichte schon einmal beschritten, dann aber wieder verlassen hat. Den der Ritualisierung des Krieges. Der klassische Krieg war eine Veranstaltung, in der die Kräfte gemessen, der Gegner aber nicht notwendig vernichtet werden sollte. O-Ton Stephan? Es gibt nicht wenige Indizien dafür, dass dem Kriegsethos zurückliegender Jahrhunderte zufolge der Schaden möglichst gering gehalten werden sollte. Die von Clausewitz geschmähten sogenannten Kabinettskriege des 17. und 18. Jahrhunderts zeichneten sich gerade dadurch aus, dass in ihnen dem weitlich aus dem Weg gegangen wurde, was späteren Generationen als Synonym des Krieges galt. Der Schlacht, der Konfrontation, dem Blutvergießen. Die klassischen Kriegsstrategen stritten sich darüber, ob die Schlacht überhaupt ein wünschenswerter Bestandteil des Krieges sei. Selbst während der napoleonischen Feldzüge gab es in 20 langen Kriegsjahren gerade einmal etwa 200 Tage heftiger Gefechte. Kriege waren keineswegs immer das blutige Geschäft, als das wir sie uns gemeinhin vorstellen. Sie waren eine Sache der männlichen Ehre, schreibt Cora Stephan. Der moderne Krieg aber funktioniere eher nach dem Muster weiblicher Aggressivität. Heimtückisch und formlos. Er kennt keine Front mehr und damit keine Grenze. Diese Entwicklung ist zu Ende. Mit ihr kann nur noch gebrochen werden. Ich könnte meine Apotheose der männlichen Kriegskultur fortsetzen, heißt es am Ende dieses Essays, und proklamieren, nicht weibliche Gefühlskultur wäre vom Manne zu fordern, sondern umgekehrt, auch in der Beziehung der Geschlechter sollte eine männliche Kultur des begrenzten Konflikts Gültigkeit haben. Ich könnte eine Wiederbelebung der guten alten Stellvertreterkriege fordern, mit Pauken, Trompeten und bunten Fahnen, nach den strengen Regeln der Kriegskunst, am besten in einem Boxring auf dem Mond. Ich könnte die Abschaffung aller weitreichenden Distanzwaffen mit der Argumentation Blaise de Montluc fordern. Das sei die Waffe der größten Feiglinge. Und wollen die Männer diesen Vorwurf wirklich auf sich sitzen lassen? Ich könnte schließlich, darum habe ich das Wort von der Feminisierung des Krieges ja eingeführt, den Männern einen Vorwurf daraus machen, dass sie sich der männlichen Kriegskultur begeben hätten und weibisch geworden seien. Ich könnte ein weiteres Mal auf die Trennung der Geschlechter pochen und mir ausbitten, von all diesem Treiben verschont zu bleiben. Es kommt mir, wie gesagt, weder auf historische Wahrheit noch auf umfassende Deutungen an. Die Erinnerung an Anspruch und Ethos eines kriegerischen Ideals dient mir dazu, das Katastrophische eines Kriegsbildes auszumalen, das den Krieg in jeder Hinsicht zu einer zivilen Angelegenheit macht. Was heißt, er ist nicht mehr zu zivilisieren. Cora Stephan vertraut nicht auf Einsicht und Friedsamkeit der Menschen. Ihre letzte Karte ist die Politik. Sie fordert eine Politik, die mit dem Gegner rechnet und handelt. Ihn nicht beseitigen, sondern ihn vielleicht belehren oder hintergehen will. Ihn aber auch gelten lässt und vielleicht sogar schätzen lernt. Kurz, die fremde Position nicht verbannt, sondern wahrnimmt und weckt. Das Pathos und die Genauigkeit, mit der sie diese Grundbedingung des Überlebens, eine aus wohlverstandenem Eigeninteresse täglich neu erprobte und erwiesene Toleranz, in verschiedenen Variationen durchgeht und abverlangt, ist das Eindrucksvollste an diesem klugen Buch. Soiree, neue Bücher, neue Texte im zweiten Programm des Südwestfunks. Sie hören nun einen Beitrag von Martin Lüttke über den Roman »Ich habe den englischen König bedient« von Bohumil Hrabal, der in der Übersetzung aus dem Tschechischen von Karl-Heinz Jähn im Suhrkamp Verlag in Frankfurt erschienen ist. Hrabal, der aus Brünn stammt, ist bereits 74 Jahre alt. Er war Notariatsbeamter, Versicherungsagent, Bahnbeamter und arbeitete in einem Stahlwerk und am Theater. Erst 1963 verzichtete er auf Brotberufe, um nur noch zu schreiben. Doch bereitete der Staat seinen Büchern große Schwierigkeiten. Er konnte allerdings nicht verhindern, dass Hrabal heute der populärste und erfolgreichste Schriftsteller der Tschechoslowakei ist. Hören Sie nun Martin Lüttke über seinen neuen Roman »Ich habe den englischen König bedient«. Ein kleiner Kellner macht eine große Karriere. Er lernt, wie man sich anpasst und mitschwimmt in den Strömungen der Zeit. Er erkennt am Ende, wie nichtig die Ziele sind, die er sich gesteckt hat. Ein tragischer Fall gewiss, das auch. Vor allem aber eine komische Geschichte. Seine Oma, ein sauberer Einfall, verdient ihr Geld mit der schmutzigen Unterwäsche von frisch gebadeten Handlungsreisenden. Das bescheidene Kämmerchen in der alten Mühle, wo nie die Sonne hinkam und wo die Sonne auch nicht hinkommen konnte, erweist sich als eine kleine Pfründe, und die Art, wie sie, weit aus dem Fenster gelehnt, Unterhosen, Strümpfe und Hemden aus dem Mühlrad angelt, als durchaus redliche Beschäftigung. Lisa, seine spätere Frau, eine deutsche Lehrerin aus Eger, verliert zunächst nur ihr Herz an diesen, auch körperlich kleinen tschechischen Kellner, dann, gegen Ende des Krieges bei einem Luftangriff, auch ihren Kopf. Eine makabre Szene. Doch weil Siegfried, das arische Ergebnis dieser Rassenvermischung, ein debiles Kind, unermüdlich seine Nägel in den Boden hämmert, schlägt auch hier noch die Komik durch. Der Hotelier Tijota, so dick wie die Reklame für Michelin-Reifen, dirigiert aus dem Rollstuhl sein Personal mit einer Trillerpfeife, so perfekt, dass nicht nur Generäle und Diplomaten, sondern auch der Präsident dieses abgelegene Domäne sich einer Sache vergewissern zu wollen. Wenn ich mich vergewissern will, dann bin ich so etwas wie ein kleiner Detektiv, ein kleiner Amateur-Naturwissenschaftler. Ich möchte etwas überprüfen. Wie geht es aus? Dann passe ich auf. Das ist aber doch nicht bei allen.